Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Heute Nacht, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag, haben wir kein festes Thema. Ihr könnt mich also anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Janko, 19 Jahre alt. Stimmt das, Janko? Ja, doch. Wie spricht man das aus? Janko halt, das hätte ich ausgesprochen. So, ja. War mich eigentlich darum gebeten, hat mich anders zu nennen, aber ist okay. Aha, jetzt ist es passiert. Nennen wir dich Peter. Hallo Peter. Mein Lieber, Thema. Ja, ich soll erzählen. Gut, das ging also um diese Autofilatio-Geschichte. Das heißt, ich hatte dich bei Verona Feld gesehen, das war glaube ich Samstag. Ja, es war Samstag. Und daher, mein Lieber, damit ihr erst gar nicht alle fragt, hängt hier hinten auch so, siehst du mich im Fernsehen? Ja. Siehst du hier hinten das Geweih, ne? Das Gehirn? Ja. An dem Gehirn hängt ein Herz. Ja. Kannst du lesen, was da drauf steht? Nein. Da steht Danke Verona drauf. Das hat Verona Feldbusch mir höchstpersönlich geschenkt. Und jetzt hat das auch einen Ehrenplatz hier. Also, du nimmst Bezug auf den Auftritt bei Verona Feldbusch am Samstag und da habe ich über Autofilatio erzählt. Ja, genau. Das heißt, da hattest du davon erzählt, dass da jemand bei dir angerufen hat und so, dass du es dann auch selber ausprobiert hast. Das heißt, diese Kunst, sich selber oberhalb zu befriedigen. Ja. Und dass du es ja nicht so richtig geschafft hast. Nein, leider nicht. Nur ein bisschen. Mit schmerzhaften Folgen. Ja, also ich weiß nicht, ich konnte das mal. Da war ich so 11, 12 Jahre alt noch. Ach. Und war anfangs auch sehr schwer, das heißt, es war auch schmerzhaft, aber desto häufiger man es denn gemacht hat, desto leichter ging es dann. Das heißt, eigentlich müsstest du dann heute, nach gutem Training, der perfekte Autofilatiolist sein, oder? Nee, ich kann das nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Wie lange hast du das denn gemacht? Ein Jahr ungefähr. Also, das ist ja interessant, weil da warst du ja noch unausgewachsen, ne? Ja, doch. Das heißt, die entsprechenden Gliedmaßen, das eine und das andere, war ja vielleicht auch sogar noch kleiner. Und dennoch ging es. Ja, hat funktioniert. Es war spektakulär, das auf jeden Fall. Also, ich meine, das betrifft ja jetzt noch eine ganz andere Thematik. Das heißt, du hast sehr früh angefangen, selbst mit dir Spaß zu haben. Ja. Ja. Ja, doch. War das denn deine erste Onanie-Erfahrung mit 11, es so zu machen? Nein, also vorher habe ich das ganz, also normal, sag ich jetzt mal so. Und das kam irgendwann von selber einfach, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da Lust gehabt, einiges auszuprobieren. Ich meine, auf die Idee muss man ja als 11-Jähriger auch erstmal kommen, ne? Ich bin als 11-Jähriger dann nicht drauf gekommen, dass man das vielleicht auch so machen kann. Ja, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Jedenfalls, weiß ich nicht, ist mir das irgendwie in den Sinn geschossen so. Mhm. Das ausprobiert so. War anfangs halt auch ein bisschen schmerzhaft jetzt für den Rücken und so. Aber, weiß nicht, so irgendwie entwickelt er mal so seine Praktiken, dann geht das halt einfach, ne? Weiß ich nicht, Kissen unter den Kopf. Ja. Also gute Erfahrung in der Kindheit mit dieser Praktik. Das müsste dich da eigentlich animieren, jetzt im hohen Alter von 19 Jahren es nochmal dann zu aktivieren, oder? Ich hatte es, ich glaube vor 1,5 Jahren oder so, das hatte ich es nochmal ausprobiert, aber da hat es nicht geklappt. Und irgendwie finde ich im Moment auch nichts mehr so daran. Das heißt, es war mal ganz toll so, aber jetzt im Moment eigentlich weniger. Also ich glaube, das ist vielleicht ja schon so lange her, dass du es gar nicht mehr so richtig beurteilen kannst. Ja. Wahrscheinlich wärst du aus dem Häuschen, wenn du es heute nochmal machen könntest. Ja, das ja. Muss ich noch sagen, ne? Also trainiere mal ein bisschen. Vielleicht jetzt noch, naja, während der Sendung nicht, aber danach dann. Ne? Viel Spaß. Ja. Tschüss, mein Lieber. Mhm. Tschüss. Ja. Jetzt ist er weg. Nadine, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Nadine, was ist dein Thema? Ich habe alles verloren in den letzten 6 Wochen. Du hast alles verloren in den letzten 6 Wochen? Ja, zumindest das Verteilen zum Leben noch bräuchte eigentlich. Was ist denn geschehen? Ich habe am 24.12. meine Tochter zur Welt gebracht. Die war aber leider tot. Der Freund, also der Vater von ihr, ist letzte Woche Samstag rausgezogen zu meiner besten Freundin. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Seit Mai. Das ging relativ schnell. Mhm. Immer eins nach dem anderen. Wie ist es zu der Totgeburt gekommen? Weiß man das? Nee, noch nicht. Kriege ich sehr wahrscheinlich nächste Woche Montag raus. Du hast das Kind aber bis zum 9. Monat getragen. Bis zum 8. Mhm. Jetzt hat der Partner, der Vater von dem Kind, dich verlassen. Zur besten Freundin. Ja. Er sagt halt von wegen, ich hatte ihn mal gefragt, den Tag da drauf, wie das ist, wenn ich das Kind noch in mir hätte. Und ja, hat richtig dann gesagt, er wäre noch bei mir geblieben. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Fortrennen von ihm ist. Moment, das heißt, er wäre bei dir geblieben, wenn das Kind... wenn ich das noch hätte. Also ein komischer Mann, wenn das stimmen sollte. Tja. Und ist noch etwas geschehen? Seitdem? Mhm. Ja, heute ist mir noch ein Kind ins Auto reingefahren, aber mein Auto stand. Ein Kind ist dir ins Auto mit einem Fahrrad gefahren? Fahrrad, das stand aber da. Also ich hatte geparkt, ich war am Einkaufen. Und wie schwer ist der Unfall jetzt gewesen? Ja, nur kurz liegen. Ne? Und dem Kind ist nichts passiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Also du bist da in der Regel recht ein Pechsträhne, ne? Ja, das ist dann das Millennium, sag ich mir mal wieder. Was ist das Millennium? Ja. Naja, also, ob es da einen Zusammenhang gibt, sei dahingestellt und auch letztendlich egal. Es ist nun mal so, ne? Im Moment, was hast du denn von Eindruck von diesem Vater des Kindes gehabt? Vor der Geburt deines Kindes, welches dann tot war? Ja, der hat mich halt gefragt, ob ich ein Kind von ihm wollte. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, aber im Moment noch nicht, weil wir auch noch nicht lang zusammen waren. Mhm. Und, weil ich eigentlich noch ein paar Jahre warten wollte. Mhm. Ja, dann bricht es halt raus, dass ich schwanger war und dann musste ich erstmal damit fertig werden. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, wenn du eigentlich noch kein Kind haben wolltest? Ja, auch mit der Verhütung, da passiert schon mal was. Also, wie, da passiert schon mal was? Ja, ich denke mal, das Kondom, das ist geplatzt. Mhm. Also die Pille nimmst du nicht? Hast du nicht genommen? Nein. Mhm. Warum nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil ich kann eh noch nicht lange. Mhm. Und, ja. Ja, eben, du kanntest ihn noch nicht lange. Ja, ja. Gut, eben deshalb ist das Kondom natürlich auch noch angebracht. Eben, Da haben wir schon dran gedacht. Hättest du ihn denn charakterlich so eingestuft wie... Nee. Wenn es um Kinder geht, gar nicht, weil der wollte immer Kinder haben. Mhm. Der hat auch immer Freundinnen vor mir gehabt, die waren alle älter. Mhm. Nee, nur gut, um die Kinder geht es ja jetzt gar nicht. Ich meine, charakterlich eingestuft in der Beziehung, dass er dich verlässt, nachdem dieses Unglück geschehen ist. Nee, normal nicht. Weil normalerweise muss er zusammenhalten, irgendwie. Natürlich, jetzt ist er mit deiner besten Freundin zusammen. Ja. Hat sich denn da schon vorher lange was angebahnt, weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Ja, der muss für dich doch eine Welt zusammenbrechen. Ja. Der Freund verlässt dich, nachdem du ein Todeskind auf die Welt bringst. Ja. Und dann verlässt er dich auch noch wegen wahrscheinlich deiner besten Freundin. Das ist ja das Drama schlechthin. Ja. Hast du Kontakt mit deiner besten Freundin? Nee, wir haben uns zwar jetzt mal SMS über das Handy geschickt. Ja, aber da kann man nicht viel austauschen. Nee, ich will das auch nicht mehr, weil das hat sie jetzt das zweite Mal gemacht. Mhm. Vor 4 Jahren schon mal und da habe ich ihr damals verziehen, weil dann das war auch nicht so, dass ich ihn jetzt richtig geliebt habe damals. Ach, du meinst, sie hat das gezielt eingefädelt? Ja, ach, weißt du, Nadine, da gehören zwei Leute immer zu. Ja, ja, klar. Ne? Also wenn er wirklich zu dir gestanden hätte, dann hätte sie tun können, was sie wollte und das wäre nicht geschehen. Ja, aber wiederum, wenn sie wenigstens meine Freundin gewesen wäre, hättest du auch gesagt, hier kommt das stimmt, dann ja. Die Union G. Da hast du recht. Mhm. Wie ist dir denn im Moment so zumute nach all diesen ganzen Schicksalseinschlägen? Beschissen? Mhm. Weil ich meine, im Moment mache ich mir eigentlich einen größten Fuß, also Sorge um das Kind, weil das Kind hat ja noch gar nichts dafür bekommen. Mhm. Ja. Der Arzt hat gar keine Vermutung geäußert, warum es gestorben ist. Der Arzt, ja, der meinte wohl wegen der Plazenta, die hat das Kind nicht mehr richtig ernährt. Mhm. Weiß ich nicht, ob das, weil ich habe auch ziemlich viel, also ich habe mit Blutdruck zu tun gehabt in der ganzen Schwangerschaft. Wie lange war es denn schon tot, bevor es geboren wurde? Also, ich war am 22. beim Arzt, ich hatte Blutung gekriegt. 22. Dezember? Ja. Mhm. Und dann musste ich am 23. musste ich bei uns hier in Siegen im Krankenhaus. Mhm. Und den Abend, den 22. hat sich noch das erste Mal bewegt, wo der Vater halt, was mein Freund zu der Zeit noch die Hand aufs Bauch gelegt hat. Mhm. Da hat er das erste Mal gespürt. Und dann kriegte ich den Nachmittag darauf, den 23. musste ich ins Krankenhaus. Mhm. Und da haben die mir dann gesagt, dass er tot wäre. Mhm. Also du hast es nicht lange tot in dir getragen? Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich hätte es noch gespürt am 23. Mhm. Hast du es gesehen? Nee. Mhm. Wolltest du es nicht sehen? Nee. Ja, aber jetzt ja, irgendwie, ich weiß nicht. Was ist denn mit dem Kind geschehen? Ich habe da beerdigt. Hm. hast du es in einem größeren Rahmen beerdigt, also eine regelrechte Beerdigung? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Wer war da alles zu dieser Beerdigung gekommen? Meine Freundin, davon noch ein Kumpel, der Vater, meine Geschwister, mhm. mein Vater und ihm seine Eltern und seine mhm. Geschwister. Also der Vater des Kindes meintest du gerade, ne? Mhm. Also da war er schon da. Mhm. Wann hat er denn genau dann zu dir gesagt, hier, pass mal auf, Nadine, ich will auch nicht mehr mit dir? Letzte Woche Samstag. Und wie war die Zeit jetzt von Weihnachten bis letzte Woche? War die eher normal oder auch schon sehr angespannt? Nein, normal. Aber ich meine, also ich habe schon immer irgendwas gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und er hat immer so zu mir gesagt, auch wenn irgendwelche Probleme waren, ich sollte nie was sagen zu irgendwelchen Leuten. Hm. Und dann habe ich dann jetzt mit dem Kind und jetzt ist halt die Zeit gekommen, da kommt das, irgendwann kommt das raus. Hm. Der wohnte bei dir, ne? Ihr habt zusammen gewohnt. Ja. Vom ersten Tag an auch. Und jetzt wohnt er bei der Freundin? Ja. Hat er seine Sachen genommen, ausgezogen, alles erledigt schon? Ja, heute. Heute. Und du sitzt allein in der Wohnung jetzt? Ja. Kannst du finanzieren alleine? Ja, also ich wohne noch bei meinen Eltern, aber ich habe oben hier alles neu gemacht. Weil wir wollten jetzt unser eigenes Reich auch aufbauen. Hast du denn eine Hoffnung, dass sich das nochmal einrenkt mit ihm? Oder bist du jetzt so enttäuscht und sagst, ja, also ich müsste jetzt ehrlich sagen, wenn er heute käme oder gestern gekommen wäre, ich hätte ihn genommen, aber ich wüsste nicht, ob das nur deswegen gewesen wäre, weil ich ihn brauche, einfach so zum Leben erstmal, dass ich irgendeinen mal hab, der mich in den Arm nimmt oder so. Was müsste er denn tun, um dich wiederzugewinnen? Boah, das, ich weiß nicht. Na, weil das Vertrauen, ich meine, das Vertrauen ist auch irgendwie weg, oder? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das erheblich weg ist. Ich denke mal, ich wüsste jetzt nicht, ob der jetzt nochmal, ich weiß nicht. Mhm. Du wohnst bei deinen Eltern, sagst du? Ja. Das heißt, du bist auch nicht so ganz alleine im Moment. Nee. Das ist schon mal gut, ne? Mhm. Hast du die Hoffnung, dass er diese Sendung hier hört? War das ein Grund deines Anrufes bei mir auch? Nee, glaube ich nicht, dass er die hört. Mm. Liebe Nadine, da gibt's schwer was zu trösten in so einer Situation. Ich wäre an der Stelle auch sehr, sehr, sehr verletzt und würde mich da auch gar nicht regen. Wenn der nochmal was will, dann muss er kommen und er muss ja auf Knien rutschen, ne? Ja, dann lass ich ihn aber, glaube ich, weiter rutschen. Dann lass ihn auch rutschen, aber erstmal muss er rutschen, ne? Und dass die Knie blutig werden. Ne? Tja. Mhm. Ist vielleicht auch eine Lehre, die man daraus ziehen kann, so schnell sich nicht auf sowas ganz Enges einzulassen. Ne? Ja. Nicht gleich mit zusammenziehen und gleich Kind kriegen, sondern erstmal sich kennenlernen und den anderen richtig so abschätzen lernen und einschätzen lernen. Mhm. Ich wünsche dir viel Kraft jetzt für die nächste Zeit. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ricarda ist dran. Ricarda ist 22 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Ricarda. Warum rufst du an? Ja, ich habe ungefähr dasselbe Problem. Ja, fast dasselbe Problem. Wie Nadine? Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ich glaube, wir haben hier eine schlechte Leitung. Also dasselbe Problem wie Nadine. Ne, fast dasselbe, sagen wir so. Hm? Also ich habe damals einen Freund gehabt, der hat mich immer nur sehr derbe zusammengeschlagen. Zusammengeschlagen? Ja. Auch wo ich schwanger war und alles. Wie lange warst du mit dem zusammen? 1,5 Jahre, aber das ist jetzt eigentlich egal, weil das ist ja gar nichts zur Sache. Das ist jetzt, ich meine, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe das vorhin zweimal erklärt schon. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich habe ja die Gespräche nicht mitbekommen. Entschuldigung. Also lass mich einfach mal ein bisschen fragen. Ne? Dann kommen wir vielleicht der Sache schon näher. Also du hast was Ähnliches erlebt. Du hast einen Freund gehabt, mit dem du 1,5 Jahre zusammen warst, der dich zusammengeschlagen hat, auch als du schwanger warst. Ja. Hast du das Kind bekommen? Kinder, das waren Zwillinge, ja. Und die sind gesund? Ja, ja. Die waren gesund, die habe ich aber abgegeben, zur Adoption frei. Der Mann, der ist jetzt aber mittlerweile tot, weil ich habe den aus Notwehr erstochen damals. So. Du hast den erstochen, deinen Freund, deinen ehemaligen Freund? Aus Notwehr, ja. Wie lange ist das her? Das ist jetzt fast 3 Jahre her. Magst du mir diese Situation mal beschreiben, als das geschehen ist? Ja, er war so drauf wie fast immer, also besoffen. Dann hat er mich halt wieder geschlagen die ganze Zeit. War er in deinem Alter? Ja. Mhm. Also halbes Jahr älter wie ich. Mhm. Fast so. Warst du, als das da passierte, warst du dann noch schwanger? Nein. Die Kinder waren schon da? die Kinder waren schon 6 bei Adoption. Mhm. Also zur Pflegefamilie. Mhm. Also er da waren sie noch zur Pflege. Ich habe die letztens erst zur Adoption. Mhm. Also erzähl mal weiter. Er war betrunken? Ja. Und was geschah dann? Ja, dann kam er auf mich zu, natürlich wie immer so. Und fing an, auf mich draufzuschlagen. Mhm. So. Mit den Händen? Ja, erst mit der Hände, dann hat er mich runtergerissen, hat mich zu Boden gerissen, hat mit der Füße reingetreten. Wie man halt jemanden zusammenschlägt, mhm. So. Mhm. Und dann hatte ich halt wahnsinnige Angst. Dann hat er meinen Wohnzimmertisch genommen, wollte den auf mich draufschmeißen irgendwie. Dann bin ich ganz schnell in die Küche, also der kam damit auf mich zu und ich konnte gerade in den Raum, da kam er mit dem Tisch nicht rein. So mhm. Bin ich ganz schnell in die Küche gerannt, hab mir ein Messer geholt, bin wieder raus und hab dann, wo er wieder, also er hat den Tisch schon längst wieder abgestellt dann, kam dann wieder auf mich zu. Wieder mit der Faust irgendwie nach oben und wollte gerade auf mich zuschlagen irgendwie und in dem Moment habe ich zugestochen. Wohin hast du gestochen? Ich habe einmal zugestochen und das war mitten ins Herz. Das mit dem Küchenmesser? Ja. Wie groß war das Küchenmesser? Wie lang war die Klinge? Das war ein Fleischmesser. Mhm. So, also ich weiß nicht, wie groß das genau war. Also 24 cm war das Messer, glaube ich, und 9 cm steckte das drin. 9 cm? Ja, aber ich habe es ja auch sofort wieder rausgezogen und ich wusste ja gar nicht, was da jetzt abläuft. Was passiert so, denn? Ich habe es ja gar nicht kapiert in dem Moment. Mhm. So, er ist dann hingefallen, also umgekippt und lag dann da, hat einmal kurz gewinselt irgendwie, und aber darüber wollte ich ja jetzt eigentlich gar nicht sprechen. So. Ja, jetzt hast du schon angefangen zu erzählen. Weil ja, mein Freund... Mein neuer Freund, mit dem ich jetzt auch ein Kind habe, mhm. Der schlägt mich jetzt wieder und der war bei den Verhandlungstagen damals dabei. Mhm. Also wo ich damals auch freigesprochen worden bin. Also du bist freigesprochen worden? Ja. Mhm. Also es war eine klare, reine Notwehr, so hat man das beurteilt. Ja. Mhm. Jetzt hast du wieder einen Freund und der schlägt dich auch wieder? Ja, sicher, der hat mich auch während den Verhandlungstagen geschlagen. Du warst während der Verhandlungstage schon mit dem zusammen? Ja. Mhm. Kanntest du den auch schon, während du mit dem anderen noch zusammen warst? Da geht ja gar nicht. Es ging ja um denjenigen, der da tot ist. Nein, ich meine den du jetzt, den neuen Freund. Wie lange kennst du den? Hat sich das damals überlappt auch, die beiden Beziehungen? Nein, gar nichts. Mhm. Die kannten sich gar nicht. Mhm. Also Jahr später habe ich den kennengelernt. Ich verstehe, ja. So. Mhm. Mhm. Ja, dann bin ich mit dem zusammengekommen und dann nach 5 Monaten kamen die Verhandlungstage. Also ich hatte 5 Verhandlungstage. Sag mal, Ricarda, ich sag jetzt mal, ich frage dich jetzt mal was, ich mutmaße jetzt mal was. Du hast etwas getan, das ist in Notwehr geschehen. Und du bist freigesprochen worden. Ich ja. glaube aber, dass man, auch wenn man das in Notwehr getan hat und auch wenn man freigesprochen wurde, dass man das nicht so einfach wegsteckt. Da tue ich ja sowieso nicht. Da bin ich ganz sicher. Und jetzt bist du in Therapie. Ja. Und jetzt bist du in einer ähnlichen Situation. Kann das sein, dass dich die Angst umtreibt, dass du sowas nochmal machst? Ja, ich habe Angst davon, dass ich sowas nochmal tue. Mhm. Ich habe da wirklich wahnsinnige Angst vor, weil ich werde wieder geschlagen. Ich habe wieder ein Baby hier. Mhm. Also, mein Baby ist jetzt 6 Monate alt und ich habe jetzt ein Baby hier und der sagt zu mir irgendwie, er nimmt mir mein Baby weg, wenn ich mich von ihm trenne und alles, und er schlägt mich auch weiterhin und war ja. nicht so brutal wie der Marc damals, aber er tut gut. Mhm. So. Wie oft kommt das vor? Wie oft schlägt er dich? Ja, das kann ich so, also in Regelmäßigkeit, wenn ich das naja, so einmal im Monat oder einmal im halben Jahr oder einmal die Woche? Einmal im Monat ungefähr. Mhm. Also da kriege ich aber richtig dann. Mhm. Und ist es schon so weit, dass du ihm angedroht hast? Ich werde und möchte dich verlassen, wenn das nicht aufhört. Ich habe schon gesagt, ich will ihn verlassen, ja. Mhm. Und deswegen sagt er zu mir jetzt, er will mir meine Tochter wegnehmen. Mhm. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich reagieren soll. Mhm. Jetzt bin ich total hilflos. Du kannst, weil ich habe ja auch noch ein Alkoholproblem und ich gehe ja deswegen jetzt in Therapie. Ach, du selbst hast auch ein Alkoholproblem? Ja, hängt und das ich gehe deswegen jetzt in Therapie. Mhm. Normalerweise hätte ich jetzt am Mittwoch die Aufnahme gehabt, mhm. aber... Gehst du in eine ambulante Therapie? Ja, das ist so, dass ich dann abends wieder nach Hause komme. Mhm. Ja. Und wer kümmert sich tagsüber um das Kind? Ja, normalerweise würde er das machen, aber also wie er darauf ist, weiß ich nicht. Mhm. Deswegen habe ich mich mit meiner Suchtberaterin auch schon kurz beschlossen. Mhm. Und die wollte normalerweise mit mir zusammen so einen Antrag stellen, irgendwie für eine andere Hilfe. So. Mhm. Bis eine Tagesmutter oder sowas. Aber hast du die bezahlen alle so wenig. Und deswegen. Hast du diese Sorge deinem jetzigen Freund auch schon mal mitgeteilt, gesagt, dass vielleicht das Gleiche passieren könnte wie damals? Ja, ja. Und was sagt er darauf? Ne, bevor du mich umbringst, bringe ich dich um. Mhm. Das sagt er zu mir. Mhm. So, also bevor du ein Messer gegen mich erhältst, bist du schon zweimal tot. Das sagt er zu mir. Also für mich klingt das so, als wäre diese Beziehung auch vollkommen kaputt. Ist das richtig? Ja. Du liebst ihn auch nicht mehr? Nee. Wenn du frei wählen könntest, würdest du lieber heute als morgen von ihm weg sein? Ja, sicher. Mhm. Aber er droht mir die ganze Zeit, weil er auch das halbe Sorgerecht hat, obwohl wir nicht verheiratet sind. Mhm. Wir haben das ja damals beantragt und haben wir ja gehabt, dann haben wir ja jetzt mittlerweile das geteilte Sorgerecht. Mhm. Das ist natürlich ein Problem, dass du selbst alkoholabhängig bist. Ja, das ist ja gerade das Problem, aber er ist die ganze Zeit nur am Kissen, jeden Tag. Mhm. So, und das weiß natürlich keiner und das kann ihm keiner nachweisen. Mhm. Ich wurde einmal erwischt dabei irgendwie. Beim Trinken, so. Mhm. Also insofern ist sicher der Schritt, dass du jetzt in eine Therapie gehst. Ja. Erstmal das Allerwichtigste überhaupt, damit du dein eigenes Leben in den Griff bekommst. Ja, sicher, aber wie soll ich jetzt, ich kann noch gar nicht irgendwie vernünftig in die Therapie reingehen, wenn der mich die ganze Zeit mit meiner Tochter unter Druck So, dass er, weil ich will ja nichts mehr. Großes Problem. Nur wirst du natürlich auch den besseren Rückhalt haben, auch gegenüber dem Jugendamt, wenn du selbst erstmal wieder richtig auf soliden Füßen stehst. Das heißt, wenn du deine Therapie abgeschlossen hast und nicht mehr alkoholabhängig bist. Ja, aber soll ich so lange ihm das Kind überlassen? Irgendwie, er kifft auch selber den ganzen Tag. So, also von hast daher, du, hast ich du weiß die, nicht. Du hattest mit diesem Therapeutin schon mal Kontakt, zu der du jetzt demnächst hingehen wirst. Ich habe zu einer Suchtberaterin, zu meiner Suchtberaterin. Ja. So, aber die weiß das nicht so genau mit ihm. Die weiß zwar, dass er gekifft hat, aber ich habe mich nie getraut, ihr zu sagen, dass er immer noch kifft. So. Also, ich frage mal Folgendes vor, Ricardo. Ist ja nur ein recht komplizierter Fall. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin dieses jetzt mal ausführlich berätst. Das ist die Annette heute Nacht. Ja. Du legst auf und die Annette ruft dich gleich sofort wieder an. Ja. Ich finde, das sollten wir nicht in der Öffentlichkeit beraten. Ja, okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. So, es geht weiter mit Katrin. Und Katrin ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo, Domian. Hallo, Katrin. Was ist dein Thema? Ein Riesenproblem. Ich versuche seit 10 Jahren schwanger zu werden. Seit 10 Jahren schwanger zu werden? Seit 10 Jahren schwanger zu werden. Und klappt nicht? Und klappt nicht. Man muss ja vorher bestimmte Zyklen durchlaufen, bevor man überhaupt irgendwie weiter vermittelt wird, nicht? Also, was heißt vermittelt? Weiter überwiesen wird. Und bevor alles andere abgeklärt ist, kommt man eben nicht an solch Kinderwunschbehandlung oder sowas. Und wir haben alles andere jetzt abgeklärt und es liegt definitiv an mir. Also, du bist verheiratet? Wir sind verheiratet, genau. Seit alles? Über 10 Jahre. Ja, alles abgeklärt, es liegt an dir. Es liegt an mir. Und auf normalem Weg ist es eben nicht möglich. Und jetzt wurden wir direkt in solche Kinderwunsch, sagen wir mal, Praxis überwiesen, die nur mit sowas zu tun haben, nur mit solchen Paaren. Und die eben auch diese Art künstliche Befruchtung durchführen. Also, das heißt IVF-Vorfahren außerhalb des Körpers in vitro. Und die eben versuchen, uns auf solche Art und Weise zu helfen. So, nun ist es so, dass wir die erste künstliche Befruchtung gemacht haben und dass die schiefgelaufen ist, also das hat sich nicht eingenistet. Das war genau am 24.12. Und wir haben jetzt im Januar eben erfahren, dass es nicht geklappt hat. Und dann muss man den Zyklus abwarten und dann geht's weiter. Und wir stecken jetzt mitten in einer zweiten Behandlung. Okay. Also, und wo man jetzt auch endlich sieht, dass das vorangeht. Also, dass sich endlich jemand um mich kümmert, dass dir versucht, jemand weiterzuhelfen. Mhm. Und ich habe über Jahre wie so eine Art Schutzmauer um mich aufgebaut. Mhm. Also, Kannst du, lass mich mal fragen, ihr steht jetzt mitten in der zweiten Behandlung. Ja. Das heißt, die Befruchtung hat stattgefunden. Ja. Und es ist eingeführt worden, eingepflanzt worden. Na, das erste Mal. Und das ist schiefgegangen. Also, das hat sich nicht eingenistet. Mhm. Und dann fängt man die zweite Behandlung mit Spritzen an. Also, das ist ganz langsam aufgebaut. Ach so. Mhm. Und dann, wenn diese Eier eben drangereift sind, dann werden sie punktiert, dann werden sie im Reagenzglas, also das macht alles alleine, sag ich mal, einfach so. Also, im Moment reifen die Eier? Nee, noch nicht. Ja, erstmal reifen bei mir jetzt die Eier, genau. Mhm. Bis zur Punktion. Dann kommen sie ins Reagenzglas mit dem Spermium meines Mannes. Mhm. Denn vermengt, also teilt sich das alleine, ohne dass da jemand nachhilft. Mhm. Und nach 2 Tagen, wenn sie sich geteilt haben, werden eben 2 Embryonen oder 3 Embryonen, je nachdem wie viel man hat, eben eingesetzt. Mhm. Wir haben beim ersten Versuch nur 1 Embryo gehabt und das hat sich eben nicht eingenistet und stecken jetzt praktisch in der zweiten Phase. Ich verstehe. So, und das ganze Problem ist aber, dass ich bin ja nur 33, werde langsam nicht die biologische Uhr tickt, sag ich mal. Naja, ein bisschen Zeit hast du schon. Naja, ein bisschen Zeit, ja. Aber ich habe eben über Jahre so eine Art Schutzmauer um mich herum aufgebaut und jeder, der in meiner Umgebung schwanger wurde, von dem habe ich mich total zurückgezogen. Ach, du hast dich von gar besten Freundinnen getrennt, nur weil die schwanger waren? Weil du neidisch warst drauf? Nee, nicht neidisch. Das hatten wir heute schon mal. Das ist wie so eine tiefe innerliche Traurigkeit. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Mhm. Und hast du wirklich gute Freundinnen deshalb verloren? Ja, ich war bei meiner Freundin Trauzeuge und drei Monate nach der Hochzeit hat sie mir dann eben erzählt, dass sie schwanger ist. Mhm. Ich habe diese Freundin nie wieder gesehen, habe auch ihr Kind noch nie gesehen. Ich wüsste nur, dass sie einen Jungen hat. Was ja schlimm ist. Ja. Wie sieht es denn im Moment aus? Hast du überhaupt noch Freundinnen in deinem Umfeld? Ja, und das ist genau mein Problem. Meine beste Freundin, die das alles jetzt mit mir mitgemacht hat, die das alles durchgemacht hat, die mein erster Gesprächspartner ist, ist schwanger. Ach du je. Genau. Die ist jetzt schwanger. Seit wann ist die schwanger? Am 2. Monat. Im 2. Monat. Wann hat sie es dir gesagt? Heute. Und jetzt, da ist für dich wieder eine neue Welt zusammengebrochen. Genau. Und ich fange schon wieder an, Stein für Stein aufzubauen. Mhm. Was schön bescheuert ist, ne? Ja. Was schön bescheuert ist, Katrin. Dadurch wirst du auch nicht schwanger, indem du deine schwangeren Freundinnen verstößt. Mhm, ist mir klar. Ja, ich weiß, das sind alles wahrscheinlich Sätze, die du auch schon 1000 Mal gehört hast. Ich sage sie dir aber trotzdem als neutrale Person. Ja. Du schmeißt Freundschaften über Bord, du beleidigst letztendlich auch diese Frauen und die Freundschaften und verletzt sie auch damit. Ja. Und tust dir auch noch Übles an, nämlich du verlierst wertvolle Menschen. Ja. Absurd. Absurd. Vollkommen absurd. Mhm. Jetzt, lass mich dann nochmal fragen, ich habe schon einige Male hier in der Sendung mit Frauen gesprochen, nicht sehr oft, aber einige Male, die ähnliche Dinge erzählt haben wie du, ähnliche. Nun bin ich keine Frau, aber ich wage trotzdem mal oder maße mir mal ein Urteil an oder zumindest eine Meinung. Mhm. Wenn es denn nun nicht funktioniert, ne? Ja, dann soll es nicht sein. Dann soll es nicht sein. Und es gibt Hunderte, Tausende von Armwürmchen in Heimen, die glücklich wären, wenn sie adoptiert würden und ein schönes Zuhause fänden. Das Schlimme ist, wir kommen wieder aus dem Heim. Ja, siehst du, dann kannst du es ja vielleicht brauche ich dir gar nichts zu erzählen. Nee, aber dass es nicht so einfach ist, ist auch klar, ne? Ist mir alles klar. Ich will deine Probleme nicht wegwischen, Katrin. So eine Meinung muss einfach möglich sein, die ich gerade geäußert habe. Ja, auf jeden Fall. Warum krampfhaft dann an irgendwas, es gibt gewisse Dinge im Leben, die man einfach nicht erzwingen kann. Und man muss sich immer wieder im Leben arrangieren. Und du würdest wahrscheinlich ein angenommenes Kind nach einer kürzester Zeit genauso innig und heiß lieben und akzeptieren als dein Kind, als hättest du es nur selbst ausgetragen. Ja, das ist. Und wärst stolze Mutter und hättest all das, was du dir immer erwünscht hast. Es ist natürlich nicht genau dasselbe, wie ein eigenes Kind zu bekommen, ist mir schon klar. Aber wie gesagt, man kann nicht alles erzwingen. Es ist so ein platter, blöder Satz, dass man kann nicht alles haben im Leben oder man kann es auch nicht erzwingen. Mhm. Aber und dann auch noch die besten Freundinnen zu vergraulen oder sich von denen zu trennen, ist einfach nur bescheuert, Katrin. Ja. Sage ich dir in aller Offenheit. Mhm. Ist einfach nur bekloppt. Gibt es überhaupt keine Erklärung schon, aber keine Rechtfertigung und auch kein Akzeptieren meinerseits. Ja, Ja, ich habe aber auch überhaupt keine Handhabe, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß ich nicht. Ich war bei meiner letzten Freundin, sagen wir mal so, bei der war ich im Krankenhaus, habe dieses Würmchen auf dem Arm gehabt und danach ging es mir richtig mies. Und so, jetzt erklär mir doch mal bitte, warum ihr selbst noch nicht ernsthaft diese Möglichkeit erwogen habt, ein Kind zu adoptieren. Weil man dazu wahnsinnige Voraussetzungen setzen muss und weil man dazu ein gläserner Mensch wird. Und erfüllt ihr denn nicht die Voraussetzungen? Wir sind zum Beispiel schon zu alt. Mit 33 ist das so? 33, ja. Und man hat eben, die haben Wahnsinnsvorstellungen. Das ist nicht bloß bei der Adoption, das ist auch, wenn man ein Kind haben möchte. Mhm. Und man möchte eben, dass man geholfen wird auf die Art. Man darf nicht 40 sein, man darf nicht HIV-positiv sein. Die haben... Ja, bist du nicht. Du bist wieder, also mit den 33 Jahren ist mir ganz neu, weiß ich nicht. Ja, das ist so. Wenn man 33 ist, ist man eben schon zu alt für eine Adoption. Mhm. Und dann muss man eben halt ein gewisses Bankkonto haben, sagen wir mal so. Nicht jetzt nur in Geld aufgewogen oder so, aber man muss zum gläsernen Menschen werden. Und wenn man da eine Voraussetzung nicht erfüllt, hat sich das schon erledigt. Heißt das denn, dass ihr euch da schon eingehend erkundigt habt? Ja, wir sind sämtliche Stufen durchgegangen. Mhm. Und bevor, habe ich immer gesagt, bevor wir doktern, machen und tun und das vielleicht nicht sein soll, kann man das auch in Erwägung ziehen. Und weil wir beide aus dem Heim sind, weiß ich, von was ich rede. So, jetzt bitte ich mal den Rest unserer Zuschauer und Zuhörerschaft, die zu dem Thema was zu sagen haben, sich vielleicht bei uns schriftlich zu melden oder auch telefonisch. Da würde ich gerne noch mehr Einzelheiten erfahren oder vielleicht sogar als Kontakt zu dir, um dir vielleicht einige Tipps zu geben. Haken wir das jetzt erstmal ab, das Thema Adoption. Also da werden wir sicher jetzt auch noch einen Rücklauf kriegen hier über unser Publikum. Mhm. Es besteht ja nur immer noch die Chance, dass du schwanger wirst. Ne? Ja. Der zweite Versuch läuft ja. Woran ich mich auch klammer. Glaube ich, aber womit du auch wieder rechnen musst, dass es wieder nicht klappt. Ja, eben. Ne? Nach all den Rückschlägen. Mhm. Da kann ich dir jetzt nur einfach nur Glück wünschen und hoffen, dass es klappt. Aber wir kalkulieren gleich mal den Fall ein, dass es nicht klappt. Ich kann nur an dich appellieren, Katrin, deine Freundin nicht zu verlassen. Ja. Deine Freundin nicht zu verlassen. Und wenn du das alleine nicht hinkriegst, dann geh zu irgendeiner Beratungsstelle, dass sich jemand mit dir mal ein bisschen beschäftigt, dass ihr gemeinsam das Problem in die Hand bekommt. Ja. Ich kann dir auch nochmal anbieten, dass du jetzt gleich mal so als erste Nothilfe quasi mit meiner Psychologin mal redest. Ja. Ne, dass du mal so einen kleinen Anhaltspunkt vielleicht kriegst, wie man das so ein bisschen... Ich will damit umgehen können, aber ich schaffe dem nicht. Mhm. Muss es einfach Mittel und Wege geben. Ja. Bin ich überzeugt von. Die Annette wird dich gleich anrufen, du legst jetzt auf und ich wünsche alles Gute. Ja, und ich wollte dir noch sagen, du machst eine super Sendung. Dankeschön. Gut. Meine Liebe, tschüss. Tschüssi. 1.33 Uhr und 9 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr, 17 Sekunden, hier ist Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne feste Themenvorgabe von uns. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen unter 0800 5678 111. So sind wir im Internet zu finden. Ganz einfach unter www.domian.de. www.domian.de. Und unser Thema morgen. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema, diese Frau ist mein Ruin. Also, ich werde hauptsächlich wahrscheinlich morgen mit Männern reden, die sagen, vielleicht mit einem Schmunzeln oder eben aber auch überhaupt nicht mit einem Schmunzeln, diese Frau ist mein Ruin. Heute offen für alle Themen und ich bin jetzt verbunden mit Sonja und Sonja ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Sonja. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist natürlich ein bisschen lächerlich an zu den vorangegangenen Themen. Ich habe panische Angst vor einem Stofftier. Das ist ja ein Scherz, oder? Nein. Du hast panische Angst vor einem Stofftier? Ja, vor einer Handpuppe. Vor einer Handpuppe? Ja. Vor was für einer Handpuppe? Hase Cäsar. Nee, das ist jetzt ein Spaß, ne? Nein. Das sind tote Ernst. Du bist 25 Jahre alt. Ja. Du bist eine 25-jährige junge Frau, die Angst hat vor dem Hase Cäsar. Ja. Mir läuft der Schweiß der Stirn runter. Ich habe seit Kind an habe ich panische Angst vor dem. Wenn ich den höre oder im Fernsehen sehe, dann habe ich einen Schock. Ich fange also zittern an. Wie schade, dass ich keine Stimmenimitator bin, sonst würde ich ihn jetzt mal nachmachen, um zu testen, ob das auch stimmt. Bitte? Ich sagte gerade, wie schade, dass ich kein Stimmenimitator bin. Ach so, ja. Ja, dann würde ich dich jetzt mal ein bisschen verängstigen. Oh ja, dann würde ich weglaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ganz ernsthaft mit dir reden soll. Das ist ein ernsthaftes Thema. Ich war damit auch schon beim Psychologen. Sag bloß, du hast Angst vor... ich kann es ja nicht glauben. Du hast Angst vor dem Hase Cäsar. Ja. Seit wann eigentlich? Seit ganz früher Kindheit? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Warum? Wie kam es dazu? Warum? Ich habe den einmal als Kind im Fernsehen gesehen und habe seitdem Angst davor, vor dieser Stimme. Aber die ist doch ganz freundlich. Nee, ich hab den auch früher im Fernsehen gesehen und würde mich jetzt nicht sehr ängstigen, wenn ich ihn nochmal sehen würde. Nee, ich weiß auch nicht, ich habe den einmal vor einem Jahr, war der mal bei Andreas Talk, bei dieser Talkshow, es war eine Wiederholung nachts. Ich habe das gesehen und bin starr auf mein Bett gelaufen, war stundenlang, ich konnte mich nicht bewegen, ich hatte Angst. Ich würde jetzt gerne mal so die Kommentare hören, die das Publikum draußen vor den Fernsehern und Radiogeräten denkt. Die würden alle lachen. Das ist die klar. Denken wahrscheinlich, die hat doch eine Klatsche. Ja klar. Hm? Oder die denken, die verarscht den Domian. Nein, ich verarscht. Der Redakteur hat auch gesagt, du wirst sie jetzt verarschen. Aber nein, das ist keine Verarschung. Warum hast du denn Angst davor? Nochmal gefragt. Was beängstigt dich denn so sehr davor? Die Stimme, diese Augen. Aber was ist denn so schlimm an der Stimme? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich habe von Kind an wirklich Angst davor. Ich habe mal darüber gesprochen. Nun taucht der Hase Cäsar ja nicht an jeder Ecke auf so im Leben. Nun könnte man ja das abbuchen und sagen, ja, ist mir irgendwie unangenehm. Und zur Seite legen einfach und sich nicht weiter darum kümmern. Nee, also ich muss jeden Tag daran denken. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich mache eine Umschulung. Als was? Medienkauffrau. Mhm. ich bin ganz, ganz ratlos mit dir jetzt. Ich gäbe ja alles drum, wenn ich jetzt hier eine Puppe hätte. Vom Hasen Cäsar. Ja, das kann ich mir schon denken. Wenn ich die dann hier aus dem tiefen Untergrund hochholen würde. Da würde ich hochweglaufen und schreien. Was? Du würdest dann schreien? Ich würde schreien. Ich würde anfangen zu schwitzen. Es ist... Ich habe ja auch eine leichte sadistische Ader bisweilen. Wenn du meine Freundin wärst, dann würde ich mich schon mal nachts unter dein Bett legen, warten, bis du eingeschlafen bist. Und dann würde ich mit der Puppe von unten so ganz langsam hochkommen, an der Bettdecke vorbei. Hallo Sonja! Rufen oder so. Ja, also mein Ex-Freund hat das gemacht und da habe ich mich von ihm getrennt. Ach, ehrlich? Ja, der hat irgendwo ein Videotape her, ich weiß nicht von wo. Er hat mir die Nacht diese Stimme vorgespielt und das war anderthalb Jahre lang. Ich habe mich von ihm getrennt. Wie anderthalb Jahre lang? Anderthalb Jahre hat er das gemacht oder wie? Er hat das gemacht, ja. Nachts, wenn ich am Schlafen war. Aber nur einmal oder wie? Nein, immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Und da habe ich mich getrennt von ihm. Nach anderthalb Jahren Hase Cäsar jede Nacht. Ist das vielleicht auch nachvollziehbar? Ja, er hat so eine Kassette gehabt, da war die Stimme drauf. Ja. So Sonja, du warst deshalb auch schon bei einem Psychologen, sagst du? Ja. Mhm. Du bist aber nicht zufällig Stefan Raab? Nein. Nein, mit veränderter Stimme oder so? Nein. Der mich mal wieder verarschen will? Nein, ganz bestimmt nicht. Was hat denn der Psychologe zu dir gesagt? Er konnte auch nicht verstehen. Er hat gesagt, es war eine Konfrontationstherapie. Er hat mir ein Bild gegeben von dem. Nur es klappte nicht. Also, ich bin ja auch ein Freund der Konfrontationstherapie. Ja. Es gibt sicher diese Kassetten mit den Aufzeichnungen von diesen, das waren ja so Kindersendungen, ne, mit dem Hase Cäsar. Das war früher Spaß am Dienstag. Wie? Das war früher Spaß am Dienstag. Spaß am Dienstag. Also ich kann mich erinnern, zu meiner Kinderzeit gab es das auch schon. Vielleicht wäre die wirklich die allerbeste Therapie, wenn du dich disziplinierst, jeden Tag eine Stunde Hase Cäsar gucken. Ja, ich habe keine Kassette von dem. Dann musst du dir die besorgen. Und dann wirst du nicht aus dem Zimmer gehen und dir das immer wieder anhören. Ich garantiere dir, nach kürzester Zeit hast du dich daran gewöhnt und findest es wahrscheinlich sogar langweilig. Ja, ich weiß es nicht. Wir können ja auch mal versuchen, ich versuche mal eine Puppe zu bekommen. Und dann werde ich dir ab und zu mal hier so ein bisschen zeigen. Und dann können wir die Konfrontationstherapie hier in der Sendung machen. Ich würde mir das noch anschauen. Ne? Also wenn ich vielleicht dann noch weglaufen. Also wenn ich die Puppe habe, rufen wir dich nochmal an. Ja. Und dann machen wir hier live Konfrontationstherapie. Das würde ich, okay. Ne? Und wir wollen aber auch alles hören, was dann mit dir los ist. Du darfst dann schreien, du darfst jammern, du darfst auch sagen, jetzt ist alles in Ordnung. Okay? Ja, okay, mach ich mit. Also wir besorgen eine Hase-Cäsar-Puppe und rufen dich nochmal an. Okay. Sonja, du hörst von uns. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ja, ja. Karin, 22. Ja, hallo. Hast du das geglaubt? Was habe ich geglaubt? Was? Mit der Puppe? Ja. Ich kann es mir eigentlich nicht so gut vorstellen. Ich eigentlich auch nicht, aber irgendwie klang sie auch nicht wie eine Lügnerin, ne? Nee. Ja, also es gibt ja alles Mögliche bei Menschen. Also. Genau. Jetzt bin ich gespannt auf dich. Ja, also das Problem ist einfach, ich habe vor einem halben Jahr im Krankenhaus gearbeitet, ich mache eine Ausbildung zur Krankengymnastin. Mhm. Und da habe ich halt einen ziemlich coolen Typen kennengelernt und jetzt war ich ein halbes Jahr halt nicht da und habe extra wegen ihm jetzt das Krankenhaus geweckt, dass ich ihn halt wieder sehe. Halt, das ist ein Patient oder wie? Nein, der arbeitet da auch. Ach so. Mhm. Und jetzt haben wir uns auch wieder gesehen und dann haben wir uns jetzt Freitagabend haben wir uns gesehen und da war eigentlich echt alles in Ordnung. Er hat halt immer so zweideutige Andeutungen gemacht. Und so nennt man das ja. Ja, genau. Und man kann es auch Flirten nennen. Ja, genau. Ja, und jetzt bist du völlig verstört. Du armes, junges Ding. Ja, und das Problem ist halt einfach, dass wir uns heute Abend nochmal getroffen haben oder gestern Abend und da waren wir halt zusammen Kaffee trinken und alles und da war irgendwie total komisch. Ich meine, er wollte zwar schon wieder mit mir duschen, aber irgendwie... Ja, so zweideutig ist das ja schon gar nicht mehr. Er sagt also, er will mit dir duschen. Ja. Warum duschen? Er fragt immer, warum ich ohne ihn dusche. Frage ich mich auch, warum duschst du ohne ihn? Er ist ja nie da. Ja, aber wenn du ihn anrufst und sagst, hier willst du nicht mehr duschen, was meinst du, wie schnell der war? Nein, das nicht. Ja gut, das könnte ich schon machen, aber... Was brummt denn da im Hintergrund? Bitte? Was brummt da im Hintergrund? Ich bin ja auch auf der Arbeit und das ist halt so... Nachtschwester. Türglocke brummt. Ich verstehe. Mhm. Ja. Ja, und das Problem ist jetzt halt einfach, dass er meiner Freundin, also die arbeitet auch im Krankenhaus, in dem gleichen Krankenhaus, und ihr hatte eigentlich zuerst die Telefonnummer gegeben, ja, und dann hat sie mir halt, ich habe sie dann halt gefragt, ob ich nicht die Telefonnummer dann haben könnte, und dann habe ich ihn gestern Abend angerufen, und dann waren wir, wie gesagt, heute Abend weg, und er redet halt die ganze Zeit immer so, er wäre so schüchtern, und er könnte nicht auf Frauen zugehen, und ich weiß auch nicht. Wo liegt das Problem denn jetzt? Ja, das Problem ist einfach, dass er einmal so solche Andeutungen macht und dann andererseits aber so, ja, abweisend auch nicht. Aber ich weiß halt jetzt nicht, was ich machen soll. Der war so komisch. Harry, du bist aber auch ein bisschen komisch. Ja. Du bist aber auch ein bisschen zögerlich. Erstmal, du hast, nochmal zurückgefragt, du hast deine Arbeitsstelle gewechselt? Wegen ihm, extra wegen damit ihm. Ich ihn wiedersehen kann. Du arbeitest jetzt in einem anderen Krankenhaus. Ja. Was arbeitet er denn eigentlich im Krankenhaus? Ich weiß nicht, also der schiebt immer so Betten durch ihn. Was? Bitte? Nee, was, ist er Arzt oder Krankenpfleger? Nein, ist er nicht. Also das ist so von den Werkstätten, so hol und bring ihn zu, was weiß ich, Müll abholen. Ach so, ich meine, das ist ja schon eine dicke Sache, ne? Wenn du extra die Arbeitsstelle gewechselt hast, um ihm nahe zu sein. Ja, eben. Ich glaube, du zierst dich auch ein bisschen. Und du sitzt da wahrscheinlich wie ein Mauerblümchen und lässt dich... Und machst du selbst überhaupt gar nicht aktiv? Nein, ich mache genau solche Andeutungen. Zum Beispiel heute Abend, dann wollten wir eigentlich zu ihm fahren und da sagt er so, seine Wohnung wäre so dreckig, überall wird was rumliegen. Und daraufhin habe ich den gesagt, wäre mir egal, weil Hauptsache, da wäre keine nackte Frau im Bett. Und ich glaube, das ist dann schon auch ziemlich eindeutig. Pass auf, Karin. Ich finde, jetzt, wie lange geht das Spielchen schon jetzt so? Ja, so 2 Wochen ungefähr. Naja, das geht ja noch. Aber wie, wann, und seit wann hast du den Job gewechselt? Bitte? Wann hast du den Job gewechselt? Ja, das ist so seit 2 Wochen. Noch. Aber so einfach ging das dann auch, in ein anderes Krankenhaus gehen? Nee, ich bin noch in der Ausbildung und da habe ich halt mit einer Freundin, mit einer Schulkollegin. Also sie kennen halt auch die ganze Geschichte. Ich verstehe. Also das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Es gibt eine Lösung jetzt nur noch. Und zwar der absolute Satz, der jetzt fallen muss von dir, ist, komm mit mir duschen. Ja, nur so funktioniert es jetzt. Was meinst du, wie baff der ist? Ja, toll. Und wenn er dann sagt, na, war alles nur ein Scherz, dann muss ich den noch 3 Monate sehen und schäme mich jeden Tag fast zu Tode. Das ist scheißegal. Ach, das ist doch klasse. Ist doch toll, wenn eine junge Frau so offensiv ist. Und wenn der Depp dann Nein sagt, ja, dann vergiss ihn. Da soll er seine Sachen abholen und wegbringen oder was er da macht. Ja. Ich finde das sehr beeindruckend. Also, ja, cool. Okay, dann wollte ich noch Sonja grüßen, die jetzt im Auto sitzt und wir möchten gerne 2 Autogrammkarten von ihr haben. Die kriegt ihr tagsüber unter dieser Nummer hier. Alles klar. Okay. Tschüss. Danke. Viel Glück. Ciao. Andreas, 22 Jahre alt. Ja, 22. Hi. Ja, hallo. Andreas. Andreas, du gehst bitte auch ganz nah ans Telefon. Das ist auch eine Rauschleitung, höre ich schon. Was ist dein Thema? Was ist Thema? Ich habe ein Kriegstrauma aus dem Kosovo. Ein Kriegstrauma aus dem Kosovo? Ja, ich war dort 6 Monate als Sanitätssoldat eingesetzt. Als was für ein Soldat? Sanitätssoldat. Sanitätssoldat, mhm. Wir sind damals, als wir reingefahren sind, ich war mit dem ersten Kontingent drin, mhm. sind wir schon bei der Einfahrt beschossen worden. Mhm. Das Trauma ist laut meines Psychologen dadurch verursacht worden, dass wir beschossen wurden, zum Teil, und hauptsächlich verursacht dadurch, dass wir in einem kleinen Dorf mehrere Babyleichen aus dem Brunnen bergen mussten. Leichen aus dem Brunnen bergen mussten? Ja. Mhm. Wie viele Leichen? Es waren circa 4-5 Babyleichen. Mhm. Total entstellt. Mhm. Was habt ihr dann mit den Leichen gemacht? Die mussten übergeben werden an Mediziner, die halt die genaue Todesursache feststellen mussten. Mhm. Seit wir erfahren haben, sind sie mit Gewehrkolben oder anderen harten Gegenständen zu Tode geschlagen worden. Mhm. Es waren mehrere Kleinkinder unter den Leichen. Wie lange lagen diese Kinder, diese Leichen in dem Brunnen schon? Man vermutet, dass sie schon wenigstens 2-3 Monate dran gelegen haben. Mhm. Da waren sie entsetzlich entstellt. Gesichter konnte man kaum erkennen. Mhm. Also es war, weiß ich nicht, kann man gar nicht beschreiben, wie das ausgesehen hat. Kann man gar nicht beschreiben. Mhm. Ja. Was geschah noch? Es sind ein weiteres Dorf gerufen worden, wo wir ein ausgebranntes Bauernhaus gefunden haben. Ein ausgebranntes Warenhaus? Bauernhaus, mhm. Ja. Sich circa 20 oder 30 verkohlte Leichen umgefangen. Mhm. So. Und mit diesen Leichen musstet ihr euch auch beschäftigen? Ihr musstet die rausholen? Wir mussten rausholen, wir mussten halt Leichen bergen, ja. Mhm. Wir haben da unten überhaupt keine Zeit gehabt, das alles zu verarbeiten. Mhm. Ja, wenn wir Dienstschluss gemacht haben, wir haben vom morgens Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang haben wir Dienst geschoben, nur um uns sag mal, Andreas, wenn man sowas machen muss und gemacht hat, beispielsweise das, was du gerade von dem Brunnen erzählt hast, ja. Wenn dann die Tätigkeit, die Arbeit in Anführungszeichen beendet ist an einem solchen Tag, wenn man so etwas gesehen hat, was gerochen hat auch. Wie verbringt man dann den Abend? An was denkt man? Über was redet man mit den Kameraden? Wir haben meist darüber geredet. Viele Kameraden auch. Wir haben uns im Alkohol vertieft, um das zu vergessen. Habt ihr denn vor Ort, beispielsweise am Ende eines solchen Tages, auch darüber euch so ausgetauscht, wie schlimm das ist, oder schweigt man dann eher darüber? Man hat sich teilweise mit jüngeren Soldaten, ich meine, gut, ich bin auch erst jetzt 22 geworden, mhm. Sind aber auch teilweise 19-Jährige oder 20-Jährige mhm. dabei, mhm. die vielleicht gerade ihre Grundausbildung zu Ende hatten. Mhm. Die sich aber schon verpflichtet haben und halt im Einsatz waren, die konnten eher darüber reden als jetzt halt älter bediente Soldaten. Mhm. Ich meine, ich selber war auch schon in Bosnien gewesen und von daher habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass einen sowas Schlimmes erwartet. Ja. Wann hast du denn gemerkt, dass du damit nicht umgehen kannst, dass dir das so einen tiefen Seelen, eine so tiefe Seelenerschütterung verursacht? Ich bin im September wiedergekommen nach Deutschland. Und zum November hin wurde es halt sehr schlimm. Ich bin nachts schweißgebadet aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen, habe wieder angefangen zu trinken. Also diese Erscheinungen gab es bei dir erst, nachdem du wieder in Deutschland warst? Nachdem ich wieder hier war, weil wir uns da unten mehr oder weniger abgelenkt haben. Wir haben uns gegenseitig halt Sachen von zu Hause erzählt, nur um das zu verdrängen, ja. Nur um das einfach aus der Welt zu schaffen. Du sagst, du hast dann nachts davon geträumt, schweißgebadet aufgewacht und hast angefangen zu trinken, Alkohol zu trinken. Ja. Hast du hier einen festen Kreis, Familie, Freundin? Meine Verlobte, die seit ich wieder da bin, also jetzt mehr oder weniger jetzt, sagen wir mal, seit 2 Monaten ungefähr, sie ausgezogen bei mir. Sie hat das gesagt, sie kommt damit momentan überhaupt nicht klar. Heißt das, dass du auch am Tage sehr viel darüber gesprochen hast und sprichst, oder dass dein ganzes Alltagsleben dadurch auch... Mein gesamtes Alltagsleben hat sich verändert. Inwiefern? Ich hatte einen Vertrag vorliegen, dass ich mich verpflichten konnte zum Berufssoldaten. Durch dieses Trauma konnte ich das nicht mehr wahrnehmen. Ich bin seit Ende letzten Monats vorzeitig vom Dienst entlassen worden. Ich hätte normalerweise noch 2 beziehungsweise bis zur Pensionierungsalter vor mir gehabt. Das heißt doch, dass du dann jetzt einfach zu Hause rumhängst. Ich bin jetzt mehr oder weniger vom Dienst freigestellt bzw. entlassen von der Bundeswehr. Bin aber noch psychologische Behandlung bei einem Bundeswehrpsychologen. Hilft das? Wir sitzen da in Gruppen von ca. 10 bis 20 Männern, ja, die alle dort waren, wo man sich austauscht, wo man einfach nur drüber reden kann, ja. Hilft das? Es hilft ein bisschen, ja, aber ganz verdrängen kann man es nicht. Du hast gerade gesagt, dass deine Freundin nicht, deine Verlobte sogar, dich verlassen hat, weil sie damit nicht mehr umgehen kann. Beschreib mir doch noch eingehender, noch näher, wie sich das so im normalen Alltagsleben bei dir bemerkbar macht oder bemerkbar hat, dass sie es auch nicht mehr ertragen kann. Es ist einfach so, wir gehen über die Straße und es braucht nur einer laut zu schreien oder quietschen, reißen oder es gibt einen Unfall und ich zuck zusammen als, weiß ich nicht, ich laufe über rote Ampeln, beachte Ampeln kaum. Ich laufe um, als wäre ich in Trance. Also, hast du jetzt im Moment auch noch diese Träume nachts? Ja. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe? Ich mache mir nicht Vorwürfe, klar. Warum? Du hast doch selbst nichts getan. Man hat selbst nichts getan. Okay, aber sag mal... Man denkt, warum hat man nicht eher eingegriffen? Warum hat man nicht eher versucht, das Grauen zu verhindern? Ja? Und man fragt sich, warum müssen Kinder darunter leiden? Man verlobt halt selber 2 Kinder von ihrem Ex-Freund. Ja. Wobei das natürlich eine politische Frage ist, die du, das stand ja nun überhaupt nicht in deiner persönlichen Macht, in irgendeiner Weise etwas früher tun zu können. Das stimmt schon, nur man macht sich halt die Vorwürfe, ja. Man sagt, man ist da drunter gefallen. Man hat mehr oder weniger fast einen Monat lang in Mazedonien darauf gewartet, in den Einsatz zu fahren. Mehr oder weniger darauf gewartet, endlich zu helfen, endlich versuchen, das Grauen zu beenden, ja. Machst du, abgesehen jetzt von dieser politischen Entscheidung, der Bundeswehr Vorwürfe, dass sie euch vor Ort nicht richtig betreut haben? Ja. Ja? Was hätte man tun müssen? Es war von Seelsorge. bürgerlicher Seite war wenig Hilfe da. Das heißt, dass vor Ort ihr überhaupt nicht psychologisch aufgefangen worden seid? Waren vor Ort vielleicht zwei Seelsorger für 500 oder 600 Leute verantwortlich. Mhm. Viel zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Es waren vielleicht zwei Psychologen da. Mhm. Wenn man es hochschätzt. Bist du denn jetzt eine? Ja. Bist du denn jetzt ein Ausnahmefall oder geht es sehr vielen Jungs, die mit dir zusammen? Es gibt mehrere, die dort unten sind. Mhm. Und die meisten sprechen nicht drüber. Sie versuchen es zu verdrängen. Mhm. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass jetzt durch diese Ereignisse deine berufliche Zukunft in der Bundeswehr somit auch nicht mehr stattfinden kann? Sie kann nicht mehr stattfinden, weil auch der Psychologe meint, es wird ein Prozess über Jahre sein, um das alles verarbeiten zu können, was man dort in einem halben Jahr erlebt hat. Du kritisierst, dass ihr vor Ort nicht genügend betreut worden seid. Ist denn jetzt die Nachbetreuung ausreichend oder würdest du dir von Seiten der Bundeswehr wünschen, dass man dich vielleicht psychologisch oder euch psychologisch noch intensiver behandelt, als es denn nun derzeit stattfindet? Also die Nachbetreuung, sag ich mal, die ist gut. Also da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich gut. Es wird von den Bundespsychologen angeboten, nach Hause zu kommen. Es wird von ihnen angeboten, dass man jederzeit sie anrufen kann, um mit ihnen zu sprechen. Ja. Nun kannst du ja nichts arbeiten im Moment. Bist du finanziell dann abgepolstert? Gab es eine Art Übergangsgeld? Ich bin abgesichert, ja. Bist du abgesichert? Ja. Von Seiten der Bundeswehr? Von Seiten der Bundeswehr, ja. Ja. Wie sind denn deine Pläne oder Träume? Was möchtest du denn gerne jetzt machen, auch aufgrund der neuen Entwicklungen? Ich sag mal, aufgrund der neuen Entwicklung, ich hatte ursprünglich als Ziel gehabt, wenn das mit der Bundeswehr nicht geht, Umschulung zum Rettungssanitäter zu machen. Wobei du natürlich dann wieder mit sehr schlimmen Dingen konfrontiert bist. Ja, das hat sich jetzt allerdings durch diesen Einsatz, habe ich das verworfen. Also ich denke, dass ich wahrscheinlich in meinen alten Beruf wieder einsteigen werde. Der war? Ich war Koch. Koch, Wenn du Rettungssanitäter wärst, würdest du konfrontiert mit Dingen wie beispielsweise jetzt in Brühl bei dem schweren Zugunglück. Zum Beispiel, ja. Wo ich aber auch sagen muss, ich höre das im Fernsehen hier, ja. Ich meine, da kommt bei mir auch wieder alles hoch, was ich damals erlebt habe. Und ich sag mal, die sagen, dass man betreut sie eine Woche danach. Nur die Erinnerungen, die kommen meistens nicht eine Woche danach, sondern über Monate erst. Was hat denn jetzt euer Psychologe, der Psychologe, der mit dir arbeitet, gesagt, wie lange du wahrscheinlich noch brauchst, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen? Also er sagt, um wieder überhaupt alles so machen zu können, ja, also eigentlich wieder ein normales Arbeitsleben zu führen, werde ich noch circa ein halbes Jahr oder so brauchen. Nun hast du ja auch noch zu verkraften, dass deine Verlobte dich verlassen hat. Das ist ja ein zusätzlicher Tiefschlag dann auch noch. Sag mal, richtig verlassen hat sie mich nicht. Sie hat nur eine räumliche Trennung vor uns. Ach so, das heißt, da ist noch eine Chance möglich also, bei euch. Also es ist noch eine Chance da, ja. Weil sie sagt, ich kann nichts dafür. Nur sie versteht nicht, wie man so damit umgeht. Also wie ich reagiere darauf. Ja. Also ich kann bei Kaffee und Kuchen sitzen, draußen sitzen, Unfall und ich lasse alles fallen und springe hoch. Also Andreas, dann kann man ja hoffen, dass vielleicht aufgrund von guten Entwicklungen innerhalb dieser Therapie, die du machst, sich das auch wieder einbringt mit der Verlobten. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Unsere Sendung ist jetzt zu Ende. Ich fand das sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, auch mal über die Seite eines militärischen Einsatzes zu reden, weil das kriegen wir ja in der Regel überhaupt gar nicht mit, was euch alles widerfahren ist. Das sind Sachen, die in der Öffentlichkeit totgeschwiegen werden. Ja. Umso wichtiger, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, Andreas. Ja, tschüss. In der Technik war heute Nacht Savas Pavlidis. Morgen heißt unser Thema: Diese Frau ist mein Ruin. 1 Uhr Radio 1 live, wieder Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.